Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Marluch Schoenheim. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Dat Mägen von Brakel. Et ging mal ein Mägen von Brakel nach der Sünd-Annen-Kapellen unter der Hinnenburg, und weil et gerne ein Mann heben wolle und auch meinde, et wäre süß Neimes in der Kapelle sau sank, et »O hilge Sünd-Anne, help mir doch bald, Tom Manne, du kennst ihn ja wohl. He wund, warum sud mit ore, het gele hore, du kennst ihn ja wohl.« Der Küster stand erwerst hühne der Altare und höre dat, der Reb he mit ner ganz schrögerigen Stimme »Du kriegst ihn nick, du kriegst ihn nick!« Dat Mägen erwerst meinde, dat Marienkinniken, dat bi de Mutter ansteit, hätte ihm dat Tor open. Da woret böse und reipäpplepäpp, dumme Blee, halt de Schnutten und lat de Möme küren. Ende von dat Mägen von Brakel.